Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt. Und während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder: Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Tag zusammen, wunderbar, ich freue mich wie jedes Mal, wenn ich so durch die Reihen gucke, alle sind sie da. Dicke, dünne, große, kleine, stetig wächst die Kampfgemeinde. Jeder, der uns Streiter sieht, dem wird eines klar: Niemand wird uns stoppen, wenn wir für das Recht marschieren. Lass doch ruhig die Roten kommen, sie werden schon kapieren. Die Bullen meckern dauernd rum, die Ausländer, sie glotzen dumm. Der letzte kleine Pisser weiß, wir sind wieder da. Es geht los, die Straße frei, die Zecken sind uns einerlei. Es geht los, die Straße frei. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr auf Zoll, denn jetzt geht's los, wir spielen die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr auf Zoll, denn jetzt geht's los, mit Access der See. Wir nehmen unser Recht nun vor und prangern an, was uns missfällt. Es soll ein jeder mitbekommen in Deutschland und der Welt. Frei, sozial und national für andere auch. Rechtsradikal, viele Worte, ein Gedanke, Deutschland, steh auf. Die Wahrheit ist auf unserer Seite, darum können wir nicht verlieren. Deutschland, deine Kinder werden nie kapitulieren. Die Straße frei für den Widerstand, den letzten tapferen Kampfverband. Ein Ruf wird laut und es ertönt, Deutschland auf! Es geht los, die Straße frei, die Zecken sind uns einerlei. Es geht los, die Straße frei. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr auf Sorte. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr auf Sorte. Jetzt geht's los, denn uns ist geschehen. Wunderbar, ich freue mich wie jedes Mal, wenn ich durch die Reihen gucke, alle sind sie da. Dicke, dünne, große, kleine, stetig wächst die Kampfgemeinde. Jeder, der uns Streiter sieht, wird eines klar: Niemand wird uns stoppen, wenn wir für das Recht marschieren. Lass uns die Roten kommen, sie werden schon kapieren. Die Bullen meckern dauernd rum, die Ausländer, sie glotzen dumm. Der letzte kleine Pisser weiß, wir sind wieder da. Es geht los, die Straße frei, die Zecken sind uns einerlei. Es geht los, die Straße frei. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, wir spielen die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, mit uns ist es los, die Straße frei, die Zecken sind uns einerlei. Es geht los, die Straße frei.